Bis zum Untergang der Signer liest sich die Liste der Berater und Beiräte wie das Who is Who der österreichischen Polizszene und auch der deutschen Unternehmer. Mit Kovariks Geld kann Benko dann auch die Projekte angehen, für die er später berühmt werden sollte. Das erste davon liegt in der Maria-Theresien-Straße seiner Heimatstadt Innsbruck. In ihr reihen sich die Geschäfte internationaler Marken aneinander. Hübsche Barockbauten erfreuen das Auge und am Ende schweift der Blick der Passanten auf Alpengipfel. Inmitten der umtriebigen Fußgängerzone steht das, was René Benko selbst sein Gesellenstück nennt. Das Kaufhaus Tirol. Benko, der als Kind die Spielzeugabteilung regelmäßig an der Hand seines Großvaters besuchte, hatte es 2004 überraschend erworben, später gegen Widerstände abreißen und dann neu bauen lassen. Das Tirol ist heute ein Shoppingcenter mit mehr als 50 Geschäften, gestaltet durch den Star-Architekten David Chipperfield, in dem Modemarken wie Benetton oder Koss, diverse Cafés, Feinkostläden oder Friseure ihren Geschäften nachgehen. Auch Benkos Signer Holding residiert dort, der Eingang befindet sich dezent am Rande des Kaufrauschpalasts. Beinahe wäre Benko damals am Tirol gescheitert, als der Landeshauptmann von Tirol die gesamte Maria-Theresien-Straße unter Denkmalschutz stellen ließ. Zum wichtigsten Helfer und Lobbyisten für das Projekt sei damals Alfred Gusenbauer geworden, erzählte Benko bei einem Treffen der Immobilienwirtschaft 2019 in Berlin. Den SPÖ-Politiker, der 2007 zum Bundeskanzler aufsteigen wird und noch später als Berater und Aufsichtsratschef der Signer mit Millionen überschüttet wird, zählt Benko zu seinen engen Freunden. Gusenbauer verschafft Benko einige Kontakte und wird bis zum Scheitern der Signer deren eifrigster Lobbyist bleiben, Geld jedoch kann er ihm keines geben. Benko braucht neue Finanziers für seinen ständigen Drang nach Wachstum. Nicht immer besitzen die Geldgeber einen tadellosen Ruf. 2009 steigt der griechische Reeder George Economou bei Benko ein, den er auf einer Veranstaltung der HSH Nordbank in Athen kennenlernt. Real Estate meets Shipping heißt das Treffen, zu dem neben dem US-Immobiliengiganten Heinz auch Benko geladen wird. Economou und Benko verstehen sich sofort. Es folgen gegenseitige Einladungen. Am Ende gewinnt Benko Economou für seine Interessen. Der griechische Reeder investiert in einzelne Signa-Immobilien. Kurz vor seinem Tod hat der Tankstellenkönig Kovarik seine Anteile an Benko zurückgegeben. An seine Stelle rückt Economou auf. Mit 50% der Anteile an der Signa Holding bringt er das Immobiliengeschäft auf ein neues Niveau. Allerdings kommt mit dem Wachstum der Firma nun die Zeit, in der sich die Öffentlichkeit, aber auch die Staatsanwaltschaft zunehmend für Benkos spezielle Art des Wirtschaftens interessiert. Der junge Unternehmer und sein Steuerberater sehen sich mit Korruptionsvorwürfen in einer italienischen Steuerangelegenheit konfrontiert. 2012 führen diese für beide zu einer Verurteilung mit Haft auf Bewährung durch das Straflandgericht in Wien. Benko gesteht seine Schuld nie ein. Er persönlich verstehe das Urteil nicht, sagte er danach gegenüber Gesprächspartnern. Im August des Folgejahres bestätigt die Berufungsinstanz den Spruch. Generell erschwert eine Vorstrafe die Kreditaufnahme bei Banken. Als Konsequenz zieht sich Benko als Chef der Signer zurück und übernimmt den Beirat der Dachgesellschaft. Benko selbst bestreitet, aufgrund des Korruptionsurteils den Chefposten geräumt zu haben, aber die zeitliche Koinzidenz ist auffällig. Für die Organisation der Signa ändert sich nichts. Alle Fäden laufen weiterhin bei René Benko zusammen. Nach der Verurteilung werden private Investoren für ihn umso wichtiger. Als der Reeder Economou 2015 aussteigen will, holt Benko zwei weitere Investoren in die Holding. Zum einen den damaligen Lind und Sprüngli CEO Ernst Tanner, der als untadeliger Geschäftsmann gilt, zum anderen aber auch die Schweizer Falcon Private Bank. Sie ist über mehrere Ecken im Staatsbesitz von Abu Dhabi, genießt nicht den besten Ruf und wird sich wenig später wegen Geldwäsche verantworten müssen. Benkos Expansionsdrang, seinen unbedingten Willen, aus sich und der Signer etwas ganz Großes zu machen, bremsen die Schwierigkeiten mit einzelnen Geldgebern nicht. Österreich ist ihm längst zu klein geworden. Er strebt nach Deutschland und dort in die Innenstädte. Unter dem Projektnamen K2 – plant er die Fusion von Karstadt und Kaufhof. Auch dabei scheint ihn der Leumund seiner Geldgeber wenig zu interessieren. In einem ersten Schritt gelingt es ihm, einen Teil des Premium- und Sportgeschäfts von Karstadt zu kaufen. Das Geld dafür bringt er zusammen mit dem israelischen Diamantenhändler Benny Steinmetz auf, den er 2012 als Finanzier gewinnen kann. Benko hat Steinmetz beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel kennengelernt, traditionell eine große Party für die Snowsiety und ausgerichtet von Benkos altem Berater und Kumpel Harti Weirater. Steinmetz ist laut Forbes-Liste damals der reichste Israeli. Dass seine Geschäfte anrüchig sind, wird in den kommenden Jahren offenbar werden. Von Genf aus ist er im Rohstoff- und Diamantenhandel aktiv, was Schmiergeld- und Geldwäscheermittlungen nach sich ziehen wird. Doch das wissen die deutschen Bürgermeister und Politiker nicht, mit denen Benko nach seinem Einstieg ins deutsche Warenhausgeschäft häufiger zu tun haben wird. René Benko wird ihnen bald als der Mann gelten, der frisches Geld in deutsche Innenstädte bringt. Der Junge aus dem Arbeiterviertel ist binnen eines Jahrzehnts zu einem der größten Immobilienhändler Europas aufgestiegen. Der Anfang ist gemacht.